Prozesse Mahnamt schalten für Reklamationen. Gekauft was für CDs und Unterhaltungselektronik. Hört sich das Leid der Kunden an und man weiß genau, frustriert kommt er am Abend heim und prügelt, verprügelt seine Frau, verprügelt seine Frau, verprügelt seine Frau, er verprügelt seine Frau. Walter, der Mann am Schalter. Walter, der Mann am Schalter. Ja, Walter wird so oft beschimpft, ganz übel und verfroren. So manches MP3-Gerät flog ihm schon um die Ohren. Doch Walter ist stets freundlich, höflich und galant. Er ist die ärmste Sau im ganzen Elektronikland. Elektronik. Walter ist der Mann am Schalter für Reklamationen. Im Kaufhaus für CDs und Unterhaltungselektronik. Hört sich das Leid der Kunden an und man weiß genau, frustriert kommt er am Abend heim und prügelt, verprügelt seine Frau. Verprügelt seine Frau, verprügelt seine Frau, er verprügelt seine Frau. Billigware mangelhaft ist jedes zweite Teil. Kommt sein Gebild und kauft den Schrott, denn Geiz ist schließlich geil. Und bald ist stets freundlich, höflich und galant. Er ist und bleibt die ärmste Sau im Elektronikland. Walter ist der Mann am Schalter für Reklamationen. Kaufhaus für CDs und Unterhaltungselektronik. Hört sich das Leid der Kunden an und man weiß genau, frustriert kommt er am Abend heim und prügelt, verprügelt seine Frau. Verprügelt seine Frau, verprügelt seine Frau, er verprügelt seine Frau. Walter!